Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder meinen Co-Moderator Dirk Arendt da. Hallo Dirk. Hallo Thorsten. Und wir haben heute einen Gast, weil wir möchten heute über E-Voting sprechen. Und das ist die Melanie. Hallo Melanie. Ich habe eine Professur, eine Informatikprofessur am Karlsruher Institut für Technologie und beschäftige mich da mit allen möglichen Fragen rund ums Thema Security und eben auch rund um das Thema Sicherheit von Online-Wahlen oder E-Voting im Allgemeinen. Okay, und genau aus dem Grund habe ich dich angesprochen. Du bist mir empfohlen worden von vielen Seiten. Und da dachte ich mir, sprichst du mal an und lass uns doch mal über Wahlen sprechen. Und wir haben gleich von vornherein festgelegt, worüber wir heute nicht sprechen wollen. Das ist auch mal was Neues im Podcast. Wir sprechen heute nicht über die Durchführung von parlamentarischen Wahlen online. Das hat den Hintergrund, dass jetzt demnächst die Bundestagswahlen anstehen. Aber genau das Thema wollen wir eben nicht beleuchten. Aber es gibt genügend andere Wahlen, die man online durchführen kann. Gibt es, fangen wir gleich mal an, gibt es sichere, 100% sichere Online-Wahlen? Ist das überhaupt möglich? Das ist nicht möglich. Hundertprozentige Sicherheit gibt es auch bei den Wahlen auf Papier nicht und online auch nicht. Dafür gibt es viel zu viele Sicherheitslücken und Probleme, die adressiert werden müssten. Okay, Podcast zu Ende. Danke. Nein. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Online-Wahlen durchzuführen. Das ist auch ein sinnvolles Mittel. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Wahlgrundsätze ein, die ja auch bei Online-Wahlen sichergestellt werden müssen und auch generell bei allen möglichen Wahlen. Hat jemand von euch parat? Ich kann ja mal anfangen und dann könnt ihr ergänzen. Mhm. Es ist einerseits die geheime Wahl. Das ist, denke ich, jedem klar, dass eben niemand wissen soll, wie ich gewählt habe. Die gleiche Wahl, das bedeutet, dass jeder eine Stimme hat und jede Stimme auch nur einmal gezählt wird. Die allgemeine Wahl, sprich jeder muss das Recht haben und die Möglichkeit haben, seine Stimme abzugeben. Dann gibt es noch die direkte Wahl. Das ist für ein Online-Wahlsystem gar nicht so relevant, weil es darum geht, dass wir eben die Kandidaten direkt und nicht über Mittelsmänner wählen. Und die freie Wahl, das ist ein guter Punkt. Möchtest du es erklären? Genau, also wir haben noch die freie Wahl. Also ich kann mich frei entscheiden, wo ich mein Kreuzchen setze oder meine vielen Kreuzchen und mich nicht durch andere beeinflussen lassen oder die sogar meinen Stift führen. Also jeder, der schon mal... 38 Grundgesetz. Ne? Genau, warum kommst du das jetzt damit? Ja, ich wollte mal gucken, was ihr da so macht. Okay. Aber es gibt eigentlich noch einen weiteren Grundsatz, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber der gerade im Kontext des Bundesverfassungsgerichtsurteils für elektronische Wahlgeräte aufgebracht worden ist. Das ist das Prinzip der Öffentlichkeit, dass die Wähler in der Lage sein sollen, nachzuvollziehen, dass ihre Stimme richtig gezählt wird und im Prinzip auch, dass alle Stimmen richtig ausgezählt werden. Stimmt, das bedeutet, dass bei der normalen Wahl für Bundestags- oder Landtagsparlamente ich daneben stehe, bis mein Zettel in den Kasten geworfen wurde und letztendlich auch stehen bleiben könnte, bis der Kasten dann ausgezählt wird, im übertragenen Sinne, oder? Genau, also das ist das, was in Deutschland möglich ist. Und du kannst auch schon morgens hingehen und kannst gucken, dass die Urne wirklich leer morgens ist und dann genau irgendwann deinen Stimmzettel einwerfen und dann zuschauen, dass dein Stimmzettel richtig ausgezählt wird, indirekt, weil einer von diesen Stimmzetteln muss ja deiner sein und dann eben auch das richtig ausgezählt wird. Genau, da kann ich gleich nochmal dazu aufrufen, jeder, der noch nicht Wahlhelfer war, sollte das unbedingt mal machen. Und das Ganze auch sich auch mal anschauen, wie so eine Wahl tatsächlich auch abläuft. Also kann ich nur empfehlen. Ich mache das schon seit vielen Jahren. Und dann versteht man das Wahlsystem in Deutschland noch viel, viel besser. Also ja, und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil es immer weniger Wahlhelfer gibt. Ist aber auch eine Sache, wo man Zeit braucht und um Wahlen besser zu verstehen. Wer nicht die Zeit hat, Wahlhelfer zu sein, dem würde ich wirklich empfehlen, seine Stimme gegen Ende abzugeben und dann für die Auszählung zu bleiben und da eben mal zuzuschauen, wie das abläuft. Genau, das ist ja jederzeit möglich. Man muss nur einmal eine Sekunde raus, da wird die Tür kurz zugemacht und dann darf man wieder rein. Also so schreibt es die Wahlordnung vor. Aber da sind wir genau schon an dem Kern, der mich die ganze Zeit beschäftigt. Wie kann ich denn bei einer Wahl genau das nachvollziehen. Was ich jetzt bei einer Offline-Wahl machen kann, also ich kann den ganzen Tag da drin sitzen und zugucken, wie das funktioniert und wie die, ob die Wahlurne auch verschlossen bleibt und was am Ende mit meiner Stimme passiert. Wie kann ich denn das bei einer digitalen Wahl? Da gibt es sehr viel Forschung zu und da werden unterschiedliche kryptografische Protokolle eingesetzt, damit ich das abbilden kann. Da gibt es unterschiedliche Techniken, wie man das umsetzen kann, aber die grundsätzliche Idee ist, dass ich überprüfen kann, dass meine Stimme bei mir richtig verschlüsselt worden ist und nicht beispielsweise mein Rechner manipuliert ist und aus dem Kandidaten A einen Kandidat B macht, der dann verschlüsselt verschickt wird. Dann gibt es Techniken, mit denen ich überprüfen kann, dass meine Stimme in der virtuellen Urne richtig angekommen ist, da dann auch eben gespeichert wird. Und ähnlich wie auch bei der Wahl im Wahllokal kann ich nachzählen, dass alles, was in der Urne, also das stimmt nicht ganz, also ich kann nachzählen, dass alles, was in der elektronischen Urne ist, auch richtig ausgezählt wird. Im Wahllokal darf ich mich ja nicht beteiligen, das heißt, da kann ich zuschauen, dass richtig ausgezählt wird. Im elektronischen Fall kann ich es selber nachzählen, wobei selber, das ist eben der große Unterschied, dass ich natürlich Tools brauche, und die meisten Menschen nicht diese Tools selber implementieren können. Sprich, man braucht Kryptografen, denen man vertraut, die solche Tools bereitstellen würden und die man dann entsprechend dafür einsetzen kann. Mhm. Dann würde ich gerne mal gleich ganz vorne anfangen. Wie kann ich mir denn so eine Verifikation meiner Abgabe meiner Stimme vorstellen? Also es, wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. In Estland zum Beispiel ist es so, dass ich eben so eine App von jemand Drittem habe, mit der ich in die Urne gehe und dann schaue, was für mich in der Urne hinterlegt ist. Das liegt aber zum Beispiel auch, also da kann man jetzt drüber reden, weiß jetzt jemand, wie ich gewählt habe. In Estland ist es aber so, dass ich meine Stimme dann immer wieder aktualisieren kann, so dass eben keiner weiß, ob ich nicht anschließend die Stimme nochmal neu abgegeben habe. Dann gibt es Ansätze in der Schweiz, die funktionieren grob so, dass ich ein sogenanntes Code Sheet habe, so da steht neben Kandidaten A eine Zahl und neben Kandidaten B eine andere Zahl und dann gebe ich, sagen wir mal, die Stimme für Kandidaten A ab und das System gibt mir dann eine Zahl zurück und dann kann ich eben prüfen, ob auf meinem Papierstimmzettel, also auf mir im Papier-Code-Sheet, die Zahl entsprechend neben meinem Kandidaten steht. Und wenn das der Fall ist, weiß ich, dass mein Computer ja nicht was anderes weggeschickt haben kann, weil sonst würde die Zahl nicht passen. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Manche arbeiten mit einer App, die ich dann zusätzlich brauche, wenn ich verifizieren möchte. Andere mit so einem Code-Sheet. Da brauche ich jetzt dann keine zusätzliche Technologie, aber da gibt es sehr viel unterschiedliche Ansätze. Jetzt muss ich natürlich gleich wieder abschweifen. Du hast vorhin gesagt, dass man in Estland seine Stimme aktualisieren kann und anpassen kann. Das heißt, ich kann mit meiner Stimme erstmal Kandidat A wählen und dann lese ich irgendwas Komisches über Kandidat A und dann wähle ich Kandidat B und das kann ich so lange machen, bis die Wahllokale quasi schließen. Genau, das ist so eins der Security-Features, die sie haben, weil ich sonst eben das Problem hätte, dass ich meine Stimme jemand Drittes beweisen könnte und die Lösung in deren Fall ist eben, ich kann dir dann zwar zeigen, wie ich gewählt habe, aber du weißt halt nicht, ob ich es danach nochmal aktualisiert habe und entsprechend ist es für dich kein Beweis, wie ich gewählt habe. Was ist da der Hintergrund zu, dass ich... Ich verstehe es noch nicht genau. Genau, also die Idee von diesen verifizierbaren Systemen, ich kann das eigentlich nur umsetzen, wenn ich relativ lang einen Link zwischen mir und meiner verschlüsselten Stimme habe. Und jetzt gibt es Ansätze, die mir erlauben, lokal quasi bevor ich die Stimme abgegeben habe, zu verifizieren, ob die richtig verschlüsselt ist. Und Estland geht eben den Weg, dass ich erstmal abgebe und dann quasi in die Urne schaue, was liegt da für mich und dann eben sehe, ah ja, da liegt meine Kandidaten-A-Stimme und Jetzt weiß ich, dass man davon überzeugt, aber ich könnte euch jetzt auch davon überzeugen. Und deswegen brauchen die eben diesen Mechanismus, dass ich meine Stimme aktualisieren kann. Und also ich habe eben so salopp gesagt, es gibt irgendwie verschiedene Ansätze. Die haben natürlich alle Vor- und Nachteile. Und also angefangen mit Security, klar, aber auch Usability-mäßig. Und genau wie du jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrt warst, ist auch der ein oder andere Wähler sicherlich verwirrt, dass er seine Stimme aktualisieren kann und vielleicht auch verwirrt, dass ihm seine Stimme da wieder angezeigt wird aus der Urne. Aber ja, genau, also deswegen, es gibt verschiedene Ansätze, die haben alle Vor- und Nachteile und wer überlegt, verifizierbare Online-Wahlen einzusetzen, musste sich das eben anschauen und überlegen, welcher Ansatz jetzt für die eigene Wahl am geeignetsten ist. Welches ist denn dein Favorit im Vorgehen? Das kann ich so gar nicht sagen, weil es hängt sehr von der Wahl ab, die ich habe. Zum Beispiel dieses Verfahren mit den Codesheets in der Schweiz hat den Vorteil, dass die Verifizierung nicht on top kommt, weil in Estland hatte ich ja gesagt, ich brauche da eine App und dann muss ich da wieder hingehen. Das klingt so, als ob es kaum jemand macht. Und in diesem Schweizer Ansatz ist es so, dass es integriert ist in die Stimmabgabe, weil ich bekomme eben den einen Code zurückgeschickt, dann muss ich das auch nochmal bestätigen, dass der Code stimmt und dadurch ist die Verifizierung quasi Teil der eigentlichen Stimmabgabe. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass dieses mit diesen Codes sehr schnell kompliziert wird, wenn ich zum Beispiel in Hessen oder in Baden-Württemberg über Kommunalwahlen rede, weil da hätte ich, also das ist einfach nicht abbildbar und da funktioniert das halt nicht. Und deswegen muss man immer sehr genau schauen, was hat man selbst für ein Setting, wie sieht der Stimmzettel aus und welches System funktioniert da? Oder dieses Thema Live-Voting. Live-Voting funktioniert auch nicht mit so einem ausgedruckten Stimmzettel mit diesen Codesheets. Da brauche ich auch andere Lösungen. Deswegen, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich einen Favorit habe. Wenn ich einen einfachen Stimmzettel hätte, würde ich für diese Codesheets plädieren. Aber ich habe halt nicht immer einen einfachen Stimmzettel. Jetzt gleich mal eine Frage, was ist Live-Voting? Live-Voting bedeutet für uns, dass im Vorfeld die Kandidaten noch nicht feststehen oder die Abstimmungsfrage noch nicht feststeht. Das haben wir beispielsweise im Universitätskontext oft, dann wird irgendwie drüber diskutiert, welche Professur, eine Professur ist zu besetzen und welche Professorin soll gelistet werden, dann gibt es erst eine Diskussion und dann wird erst beschlossen, wer quasi über wen abgestimmt wird und das entsteht in der Diskussion und dann kann ich also nicht den Stimmzettel vorher schon festlegen und Codesheets verteilen, sondern das entsteht in der Diskussion, da brauche ich also andere Ansätze zu. Bei Live-Voting hätte ich jetzt so an Eurovision Song Contest gedacht oder so, klingt ja klar, also ich glaube, das ist einfach irgendwie Wording und ich kann sein, dass das auch irgendwie andere anders nennen würden, aber dieses Live, damit meine ich halt wirklich, der Stimmzettel wird halt während der Diskussion erst erarbeitet und steht eben nicht im Vorfeld fest. Das ist ja, gibt's ja in vielen das Besondere Vereinen. Daran. Gibt es ja in vielen Vereinen auch. Also wenn man sagt, wir brauchen einen Kassenwart, wer meldet sich, dann melden sich fünf und dann wird abgestimmt, wer von den fünf der Kassenwart wird. Also okay, dann habe ich das verstanden, das ist wunderbar. Aber dann würde ich jetzt gern gleich zum zweiten Schritt weitergehen, die Verifikation der Ankunft meiner Stimme in der Urne. Wie passiert sowas? Genau, jetzt muss man ein bisschen gucken, weil sowohl bei dem System in Estland, wie ich es beschrieben habe, als auch in der Schweiz sind beide Schritte zusammen, weil der Server schickt mir ja was zurück und dann weiß ich ja schon, dass es auch richtig angekommen ist. Da ist eher die Frage, bleibt es da? Weil könnte ja sein, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich sie abgegeben habe, ist die Stimme da, aber nachher löscht sie jemand. Und da ist meistens, also der eine Ansatz ist, dass man sogenannte redundante Bulletin Boards verwendet. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Urne, sondern die wird von möglichst unabhängigen Beteiligten kopiert, so dass ich quasi feststelle, wenn einer dieser Parteien Stimmen entfernen würde. Das andere ist natürlich, dass das, was ich gerade in Estland beschrieben habe, immer wieder gemacht werden kann. Also ich kann natürlich zu jedem Zeitpunkt, solange die Wahl läuft, hingehen und sagen, okay, zeig mir mal, was du gerade von mir gespeichert hast. Das heißt, in Estland kann ich das wiederholen. Im Schweizer System ist es so, dass ich darauf vertrauen muss, dass diese Kopien tatsächlich erstellt werden und dass die sich quasi gegenseitig kontrollieren, weil natürlich nicht jeder Wähler selbst ein solches Bulletin Board bereitstellen könnte. Also de facto könnte ich es, ich kann mir ja selber eine Kopie von diesem öffentlichen schwarzen Brett ziehen, dann würde ich es auch feststellen, aber das natürlich irgendwie mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden, was dann vielleicht dann wieder nicht jeder Wähler machen kann. Das hat ja wahnsinnig viel nicht nur mit Technik zu tun, sondern auch mit Vertrauen. Und Technik und Vertrauen, da gibt es ja so ein BSI und die fangen dann an so mit Protection Profiles und so. Spielt es da eine Rolle? Ist es schon soweit oder? Also es ist so, dass schon, keine Ahnung, von vermutlich so 10, 12 Jahren am BSI so ein Schutzprofil entstanden ist. Ich selber habe damals auch in der Rolle als Doktorandin daran mitgearbeitet. Es ist so, dass dieses Schutzprofil, wie gesagt, mindestens 10 Jahre alt ist, existiert. Wenn man auf die Seite des BSI geht, sieht man auch klar, dass es im Archiv liegt. Und im Archiv hat man mir gesagt, bedeutet, dass das BSI danach auch nicht mehr Systeme evaluieren und zertifizieren würde, was, wie ich finde, aus gutem Grund, weil die Anforderungen, die dort definiert sind, sind nicht mehr ausreichend. Also da wäre es dringend an der Zeit, ein neues Schutzprofil oder in anderer Form Anforderungen zu definieren, was heutzutage Online-Wahlen erfüllen müssten. Das war das Projekt Wien, oder? Damals so Wahlen in elektronischen Netzwerken oder so, kurz nach Media.com oder um die Jahrtausendwende oder sowas. Also das ist ein Projekt, was es gab. Ich glaube, da war die T-Systems beteiligt. Ist aber nicht das Projekt, in dem das Schutzprofil entstanden ist. Also das war einfach auch in dem Sinne kein Forschungsprojekt, sondern da ist das DFKI beauftragt worden, weil das DFKI so eine Common Criteria Zertifizierungsstelle ist und deswegen den Auftrag hatte. Jetzt haben wir über die Abgabeverifikation, über die Ankunftsverifikation und jetzt wäre noch die Verifikation der Auszählung. Wie kann ich denn prüfen, dass meine Stimme auch gezählt wurde? Das tue ich indirekt. Und zwar, ich kann mir das irgendwie so vorstellen, dass es in der elektronischen Urne je nach System sogar noch möglich ist, dass ich sehe, welches davon meine verschlüsselte Stimme ist. Und dann werden einerseits sogenannte Mixnetze eingesetzt, damit eben am Ende des Mixnets zwar noch verschlüsselte Stimmen sind, aber nicht mehr klar ist, von wem welche verschlüsselte Stimme kommt. Und diese Mixnetze sind auch verifizierbar. Das heißt, ich kann auch überprüfen, dass jeder Knoten in diesem Mixnetz sich ehrlich verhalten hat, also wirklich die verschlüsselten Stimmen genommen hat, die gemischt hat. Quasi eine neue, also nicht eine neue, sondern wieder verschlüsselte Stimme ausgegeben hat, aber dass die vom Inhalt noch identisch sind. Also da kommt halt, wie gesagt, Kryptographie ins Spiel und die ermöglicht mir eben, dass ich beweisen kann, dass der Inhalt vom Input und dem Output identisch sind, auch wenn die anders aussehen. Und wie gesagt, das kann ich jetzt, also selbst ich, nicht durch reines Draufschauen machen, sondern da muss ich eben Tools haben, die diese Verifizierung nachvollziehen, so dass ich sich, also sozusagen am Anfang dieses Mixnets sehe ich ja noch meine Stimme meiner verschlüsselten Stimme. Am Ende des Mixnets sehe ich nur noch verschlüsselte Stimmen in einer anderen Reihenfolge, die auch anders aussehen, so dass ich den Link nicht nachvollziehen kann und ich habe einen mathematischen Beweis, dass durch die Anonymisierung der Inhalt nicht verändert worden ist. Und so kann ich eben indirekt wissen, dass auch meine Stimme am Ende des Mixnetzes noch dabei ist. Jetzt habe ich ja noch verschlüsselte Stimmen, dann muss ich die noch entschlüsseln und dann kann ich sie auszählen. Und nachdem sie entschlüsselt sind, liegen sie im Klartext vor. Das heißt, da kann ich einfach selber nachzählen und dann vergleichen, ob das gleiche Ergebnis ist wie das, was das Tool ausgeworfen hat. Kann ich mir das so vorstellen, dass zufällig Stimmen genommen werden, zusammen gewürfelt, da eine Prüfsumme drüber und das wieder mit zufällig zusammengewürfelten Stimmen zusammengebracht wird und da auch wieder eine Prüfsumme drüber? Oder habe ich da irgendwas grundsätzlich falsch verstanden? Nee, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter auch. Ich mache eine sogenannte Wiederverschlüsselung der Stimmen. Dadurch sehen sie anders aus und generiere halt wirklich einen Beweis, dass die Wiederverschlüsselung den gleichen Inhalt hat wie die ursprüngliche Stimme. Und dann muss ich eben den Beweis quasi nachvollziehen und weiß dann, dass derjenige sich ehrlich verhalten hat und wirklich zwar die insofern verändert hat, damit sie anders aussehen, aber der Inhalt, sprich, wenn ich entschlüsseln würde, immer noch der gleiche ist. Okay. Jetzt haben wir bisher, ich hatte mal schon die Befürchtung, dass wir gleich das böse Wort Blockchain im ersten Satz irgendwie hören. Das haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Das wird ja immer wieder angeführt als die super duper Lösung für eine beweisbare Wahl. Ist dem so oder zeigt so eine Blockchain, ist die einfach nicht sinnvoll für sowas, weil die für ganz andere Anwendungszwecke gedacht ist? Ich hatte ja eben beschrieben, dass es diese Bulletin Boards, also diese schwarzen Bretter gibt und ich brauche möglichst redundante Kopien davon. Das kann ich über die Blockchain machen. Ich kann das auch andere Techniken verwenden. Also da kann ich es durchaus einsetzen. Inwieweit es darüber hinaus sinnvoll ist, einzusetzen, würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Alleine die Blockchain zu verwenden, wird mich nicht zu einer verifizierbaren Wahl führen, die sicher genug ist. Da brauche ich andere Techniken zusätzlich. Das heißt, trotzdem basiert alles auf Kryptographie. Kryptographie hat immer einen Schlüssel, hat auch einen meistens eine Verifizierung oder eine Zertifizierungsstelle. Wie kann ich denn sicherstellen, dass es nicht einen Masterschlüssel gibt, der dann letztendlich doch alles entschlüsseln kann und sagen, ach, die Melanie hat Partei A gewählt? Auch dafür gibt es etablierte Verfahren, die sagen, es gibt eben nicht den einen Schlüssel, sondern die Schlüssel werden verteilt erzeugt. Es gibt auch nicht den einen, der die Wahl, der die Stimmen entschlüsseln kann, sondern da müssen mehrere Menschen zusammenkommen. Und zusammenkommen heißt, jeder führt Teilentschlüsselungen beispielsweise auf dem eigenen Gerät durch und gibt dann die teilentschlüsselten Stimmen weiter, bis sie dann komplett entschlüsselt sind, so dass ich zumindest sagen kann, das Wahlgeheimnis beispielsweise ist gesichert, solange nicht die verschiedenen Entitäten, die so einen Schlüsselteil besitzen, zusammenarbeiten würden. Mhm. Okay, das ist ja demokratisch auch gut abbildbar, sowas. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an. Würdest du sagen, dass es ein Punkt ist, wo wir kurz davor sind, dass sich noch mehr solcher Verfahren durchsetzen? Also auch für die Gebrauchstauglichkeit? Nein, also was heißt noch mehr durchsetzen? Wie gesagt, Estland und die Schweiz sind da schon relativ weit. In Deutschland habe ich im Moment ein bisschen den Eindruck, dass wir hinterherhängen, weil wir gar nicht versuchen, verifizierbare Systeme einzusetzen, sondern dass wir eigentlich genau das Gegenteil verwenden, dass wir Blackbox-Systeme einsetzen, die auf die ganze Kryptographie verzichten. Das klingt auf den ersten Blick nach dem, was wir jetzt so gehört haben, einfach, weil das System vielleicht einfach verständlicher ist, hat aber den Nachteil, dass ich eben nicht verifizieren kann, dass alles in Ordnung ist und ich dem System, den Servern und dem Ausrichter, also sprich der das, die Software bereitstellt, blind vertrauen muss. Das ist quasi Security by Obscurity. Man muss es nur ausreichend schwierig machen, sich das anzuschauen und dann ist es schon sicher genug. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied auch tatsächlich, also jetzt gar nicht zu diesem Blackbox-System, sondern wir haben ja jetzt lange über verifizierbare Online-Wahlen geredet, wo man diese ganze Kryptographie braucht, was schwer zu verstehen ist für den Einzelnen. Es ist relativ aufwendig, weil man eben verschiedene Entitäten braucht, die sich Schlüssel teilen. Und damit bildet man eben aber das ab, was man heute im Wahllokal auch hat. Und das andere ist eben diese Blackbox-System, wo das, ich meine, hast du ja eben auch gesagt, das kann man gut abbilden bei Wahlen. Und beim Blackbox-System ist irgendwie das so ein bisschen ausgehebelt, was wir sonst haben, weil es einfach eine Entität gibt. Und klar kann ich die versuchen abzusichern, aber wenn es jemand schafft, da reinzukommen, dann habe ich halt keine Chance festzustellen, ob Stimmen verändert worden sind oder also insgesamt die Wahl manipuliert wurde oder nicht. Jetzt ist ja oftmals das Allheilmittel Open Source. Open Source sagt man nach, das ist, da ist der Quellcode offen, das kann sich jeder anschauen. Was man oft vergisst zu sagen, es kann sich jeder anschauen, der es auch, auch versteht. Wäre ein solches Wahlsystem, wäre das sinnvoll, in Open Source darzustellen? Also auf jeden Fall. Es gab auch mal eine Initiative in Norwegen, da, also keine Ahnung, man könnte sagen, Norwegen hat das Geld dazu gehabt. Die haben eben die Firma beauftragt, nicht nur ein Wahlsystem umzusetzen, sondern auch gesagt, sie hätten gerne, dass der Source Code veröffentlicht wird. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, weil es eben eine von verschiedenen Maßnahmen ist. Wir haben ja eben schon gesagt, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt. Und klar, wenn der Source Code veröffentlicht ist, dann können sich das viele Menschen anschauen. Je nachdem, was das für eine Wahl ist, werden sicherlich auch einige Interesse haben, sich das anzuschauen. Ja, also von daher ist es einfach eine wichtige Maßnahme, um Vertrauen zu schaffen. Ist aus meiner Sicht nicht die einzige, weil wenn ich ein Blackbox-System habe und ich veröffentliche den Source-Code, dann habe ich eben immer noch das Problem, dass ich A, ja nicht weiß, ob das nachher der Source-Code ist, der auch verwendet wird, und B, wenn der Server, der da drunter liegt, gehackt wird, dann weiß ich immer noch nicht, ob irgendwie Stimmen verändert worden sind oder nicht. Deswegen ist es aus meiner Sicht eine Maßnahme, Vertrauen zu schaffen, eine wichtige Maßnahme, und eine andere ist eben das, was wir eben besprochen haben, dass ich verifizierbare Systeme habe, dass ich feststellen kann, dass es eine Manipulation gab und mich zum Beispiel nicht darauf verlassen muss, dass der Source Code, den ich mir da eben angeschaut habe, auch wirklich der ist, der auf dem Server läuft und der Server, der darunter liegt, nicht manipuliert ist. Jetzt bin ich ein Nerd, und wenn ich mich für Dinge interessiere, dann grabe ich mich da ganz tief rein. Bei einer Offline-Wahl kann ich, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, die ganze Zeit daneben stehen und alles nachverfolgen. Und das ist so einfach, dass das sogar meine Oma versteht. Das schafft ja auch das Vertrauen. Wie kriegen wir hier die Kurve, dass das so einfach ist, dass das von jedem verstanden wird, was mit seiner Stimme passiert? Weil wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche QR-Codes abscanne und dann irgendwelche Zahlen vergleiche, ist das immer noch für mich als User ziemlich weit weg von der Verifikation. Genau, deswegen ist es halt so ein bisschen der Unterschied, dass ich auf der einen Seite kann ich heute ins Wahllokal gehen und kann das alles beobachten. Ich brauche kein technisches Know-how dafür, ich kann das einfach tun. Ich bin aber begrenzt auf mein Wahllokal. Ich muss mich dann darauf verlassen, dass du das in deinem Wahllokal machst. Und genau, also das heißt, ich bin relativ begrenzt auf den einen Ort, an dem ich sein kann. Aber es ist ohne technisches Know-how machbar und verständlich. Und wenn ich jetzt über so eine technische Lösung rede, dann verschiebt sich das halt. Ich muss den Experten, also von mir ist auch dem einen Kryptografen, den ich gut kenne, dem ich vertraue, der in der gleichen Partei ist, im gleichen Verein ist, vertraue, dass der mir ein Tool an die Hand gibt, was ich leicht bedienen kann. Und ich vereinfache es jetzt, wenn das Tool sagt, Daumen hoch, dann weiß ich, das hat jetzt alles funktioniert. Das heißt, es ist für mich nach wie vor einfach benutzbar. Ich verstehe halt nicht, warum es jetzt grün ist, sondern ich vertraue halt drauf, dass der eine Kryptograf oder von mir aus auch mehrere Kryptografen, denen ich vertraue, mir ein Tool in die Hand gegeben haben, das nur den Daumen hoch macht, wenn auch wirklich alles in Ordnung ist. Das ist der sozusagen in Anführungszeichen der Nachteil, dass ich es eben nur so indirekt nachvollziehen kann. Und der Vorteil ist aber, dass ich es eben über alle Wahllokale hinweg machen kann, weil ich eben nicht nur in meinem Wahllokal nachvollziehen kann, dass die Stimmen richtig ausgezählt werden, sondern ich kann es in allen Wahllokalen machen. Und ja, also wie gesagt, das ist am Ende des Tages einfach eine Abwägung. Ich bin niemand, der sagt, man muss unbedingt Online-Wahlen machen oder man darf es auf gar keinen Fall machen, sondern es ist einfach wichtig, dass man die Vor- und die Nachteile sieht und dann vermutlich im Kontext auch mit anderen Anforderungen, sei es irgendwie Kosten oder sei es die Steigerung der Wahlbeteiligung, abwägt, ob das jetzt eine Option für den eigenen Kontext ist oder nicht. Jetzt hast du zweimal das Wort Kosten erwähnt. Wie teuer ist denn so eine Online-Wahl, wenn du jetzt über die Tools redest? Gar nicht mal die Durchführung, sondern allein diese Tools. Kann ich mir das als Bogenschützenverein leisten, oder? Es kommt, glaube ich, komplett darauf an, was man haben möchte, weil diese Blackbox-Systeme, muss man halt ehrlicherweise sagen, ist nichts anderes wie ein Survey-Tool und beispielsweise Lime Survey wäre Open Source, kostet mich gar nichts, muss ich halt selber aufsetzen und dann habe ich ein Wahlsystem, was eben ein solches Blackbox-Wahlsystem ist. Und dann, wie gesagt, die Endstufe ist vermutlich das, was in Norwegen passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was die Kosten sind, aber wenn ich von der Firma verlange, dass die den kompletten Source Code öffentlich zugänglich machen, wird das seinen Preis gehabt haben. Dafür war es aber auch verifizierbar. Also deswegen, da ist die Spanne wirklich sehr, sehr groß von, ich setze mir selber Lime Survey auf oder ich kaufe mich bei irgendeinem Survey-Tool ein über, ich lasse mir selber was entwickeln, was am Ende Open Source ist. Also das kann man so einfach nicht sagen. Wenn wir jetzt die Kosten mal die beiseite lassen, wo siehst du denn, wir sind in Pandemiezeiten, es droht ein weiterer Lockdown, richtiger Lockdown, wo siehst du denn so die Einsatzszenarien dafür? Müssten euch die Leute jetzt, die Interessierten, ja die Bude einrennen, weil alles jetzt in Richtung Online-Wahl geht, weil es einfach sauberer ist in diesen Pandemiezeiten. Das ist leider nicht so, weil es wird zwar überall eingesetzt, aber da passiert irgendwie was ich bedingt gutheißen kann. Im folgenden Sinne, was passiert? Man guckt, oh, wer hat denn schon mal online gewählt? Und mit wem denn? Ach, sogar eine deutsche Firma. Ja, prima. Irgendwie haben die ein BSI-Zertifikat von dem eben genannten Schutzprofil, was eigentlich nicht mehr Stand der Technik ist. Aber so genau guckt halt keiner hin. Genau wie du gerade sagst, Wahlen müssen jetzt irgendwie durchgeführt werden. Ich kann aber meine Vereinsmitglieder, wie auch immer, nicht an einen Ort bringen. Ich google mal kurz und hey, ich finde da eine deutsche Firma und da steht auch irgendwas auf der Webseite von einem BSI-Zertifikat und andere haben das auch schon genutzt und dann setze ich das halt ein. Was vielleicht in Zeiten von Pandemie noch vertretbar ist, die Sorge, die mich im Moment eher umtreibt, ist, dass die Systeme dann jetzt eingesetzt werden und dann bleiben, weil hat ja so gut funktioniert und dass man vergisst zu hinterfragen, warum habe ich die eingesetzt und jetzt, wo ich Zeit habe, sollte ich das nicht mal nochmal hinterfragen, welche Entscheidung ich getroffen habe und ob das System eigentlich auch außerhalb der Pandemie sicher genug ist. Also von daher einfach auch nur der Appell an alle, selbst wer jetzt schnell auf ein Blackbox-System setzt, damit, weil ich meine, das ist halt diese Abwägung und wenn einerseits die Kosten, aber eben auch, ich muss in bestimmten Kontexten jetzt auch einfach eine Wahl durchführen, dann setze ich jetzt einfach schneller so ein Blackbox-System auf als dieses komplizierte System mit viel Kryptografie und mit viel Beteiligung unabhängiger Parteien. Aber ich sollte eben mir das ganze Thema auf Wiedervorlage, sage ich mal, setzen, wenn die Pandemie vorbei ist, weil ich eben sicherstellen muss, dass wenn dieser Aspekt aus gesundheitlichen Gründen können wir nicht zusammenkommen, wegfällt, ob dann meine Argumentation für dieses Blackbox-System noch greift. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact, der CCC macht gerade Vorstandswahlen per Briefwahl. Ja. Aber es ist auch interessant. Weil die Sicherheit der Blackboxen kennen wahrscheinlich. Ja. Die, also ich wollte nur dazu nochmal sagen, mit den, mit der Briefwahl, das ist auch interessant zu sehen, weil einerseits könnte man ja sagen, schnell Briefwahl, aber man muss natürlich auch sagen, die Briefwahl hat auch ihre Kosten, weil gerade so im Vereinskontext, wenn ich vorher Ehrenamtliche habe und jetzt muss ich auf einmal Briefe verschicken, dann wird das auch schnell teuer. Und das andere ist natürlich auch eine Briefwahl, muss ich lokal mich irgendwo treffen und auszählen und aus Pandemiesicht kann ich mich auch dagegen entscheiden. Also von daher, ja, also es ist gerade eine schwere Entscheidung und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass man sich bewusst ist, man trifft die jetzt aus Pandemiesicht und sollte die nicht für die Zukunft übernehmen. Briefwahl ist ein schönes Stichwort, weil Briefwahl ist ja auch in Bezug auf die von uns am Anfang genannten Wahlrechtsgrundsätze in Artikel 38 immer wieder so ein Kritikpunkt. Und glaubst du, dass man mit der elektronischen Wahl diese Wahlrechtsgrundsätze besser abbilden kann oder besser einhalten kann, als jetzt mit der natürlichen, also mit der herkömmlichen Wahl, wo die Briefwahl, wie gesagt, immer wieder auch vom Verfassungsgericht überprüft wurde? Also erstmal vorneweg ist ja so, dass die Wahlrechtsgrundsätze per se nie alle hundertprozentig erfüllt sein können und es ja deswegen immer diese Abwägung gibt. Und irgendwann hat man ja mal angefangen zu argumentieren, dass die Briefwahl eben kommt, damit man die Allgemeinheit stärkt, weil eben nicht jeder ins Wahllokal gehen kann und man dafür in Kauf nimmt, dass andere weniger ausgeprägt sind als jetzt bei der Präsenzwahl. Und jetzt war ja die Frage, wie verhält sich eine Online-Wahl zu der Briefwahl? Und dann ist erstmal die eine Erkenntnis, die man haben muss bei der Briefwahl, wenn ich die angreifen möchte, muss ich ja sehr dezentral agieren. Das heißt, ich alleine kann da wenig machen, weil ich kann ja nicht irgendwie alle Briefkästen mir angucken oder alle Briefträger bestechen. Also es ist relativ aufwendig dadurch, dass es dezentral ist. Versus, wenn ich jetzt an ein Online-Wahlsystem denke, dann denkt, glaube ich, keiner dran, dass er pro Kreis sein eigenes Online-Wahlsystem baut, sondern vermutlich eine relativ zentrale Lösung. Und zentral ist natürlich irgendwie, wenn ich es jetzt schaffe, in dieses eine System reinzukommen, dann habe ich schon, also dann kann ich eben die Wahl sehr massiv verändern, während wenn, okay, bei einer Briefwahl kann ich das auch machen und vermutlich passiert das auch, aber ich kann es halt nur sehr eingeschränkt machen. Und sorry, wenn ich so lange rede. Ich denke, es kommt sehr stark darauf an, was ich für ein System setze. Also ich würde auf gar keinen Fall so ein Blackbox-System einsetzen, weil das schneidet definitiv schlechter ab als eine Briefwahl. Bei der Verifizierbarkeit müsste man sich wirklich im Detail anschauen, ob ein verifizierbares System in der Summe nicht mehr Vorteile hätte als die Briefwahl. Jetzt gibt es ja bei einer Online-Wahl einen Angriffsvektor, mit dem wir, die tagtäglich im Internet unterwegs sind, auch tagtäglich zu tun haben. Wie kann ich mich genau davor schützen, dass diese Wahlseite nicht von irgendjemandem nachgebaut wird und ähnlich heißt und genauso ausschaut und ich dann meine Stimmen gar nicht abgebe zum Beispiel? Oder, Entschuldigung, das unterbreche ich ja, oder DDoS, wie es ja, also DDoS-Attacken, wie es ja auch die CDU, glaube ich, bei der Vorstandsvorsitzendenwahl erlitten hat, ne? Die der Reihe nach, weil das unterschiedliche Angriffe sind, die man unterschiedlich adressieren muss. Wenn man jetzt zum Beispiel die Schweizer Geschichte nimmt mit diesem Code-Sheet, da würde ich es eben merken, weil ich würde ja Kandidat A angeben auf der falschen Seite, aber der wüsste gar nicht, was er mir zurückgeben soll. Also würde der mir irgendeinen Code zurückgeben und wenn ich dann auf meinem Codesheet nachschaue, dann sehe ich ja, okay, die Zahl passt nicht. Also sollte ich jetzt nicht meinen Confirmation Code, also den nächsten Code eingeben. Da ganz kurz, diese Codes sind für jeden individuell, oder? Genau, die sind für Ah, jeden okay. individuell, ja. Ja. Genau, also ja, das hätte ich vielleicht am Anfang schon mal sagen sollen. Die sind für jeden individuell und deswegen habe ich da eine relativ einfache Überprüfung. Bei dem estnischen System habe ich ja diese App, das heißt, da müsste es jemand jetzt auch noch schaffen, dass ich die falsche App installiere und nicht die App von meinem Kumpel, der Kryptograf ist und mir irgendwie die App gegeben hat oder so. Weil sonst würde ich es halt spätestens mit der App irgendwie feststellen, dass meine Stimme ja gar nicht in der Urne gelandet ist oder falsch in der Urne gelandet ist. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie ich diese Phishing-Angriffe irgendwie, also ich würde trotzdem drauf reinfallen, aber ich könnte es halt merken, dank dieser Verifizierbarkeit. DDoS ist einfach ein Problem. Und da ist eben dieses Live-Voting problematischer, weil da muss ich ja irgendwie, also das ist ja so konstruiert, dass ich jetzt innerhalb von den nächsten 5 Minuten, 10 Minuten, sei es eine Viertelstunde abstimmen möchte. Bei den Wahlen, die jetzt schon mehrfach angesprochen in Estland oder in der Schweiz durchgeführt werden oder auch die Gesellschaft für Informatik wählt ja online, da habe ich halt mehrere Wochen Zeit, meine Stimmen abzugeben und da geht man einfach davon aus, okay, selbst wenn es die DDoS-Angriffe gibt, die es vermutlich auch gegeben hat, dann ist vielleicht das System mal ein paar Stunden nicht erreichbar, aber eben nicht über den gesamten Wahlzeitraum und deswegen empfiehlt man zum Beispiel auch Wähler nicht zu warten bis auf die letzte Minute, weil wenn genau gegen Ende der Angriff gefahren wird, dann kann ich eben meine Stimme nicht abgeben. Aber auch darauf könnte man reagieren, weil man vielleicht die Periode dann die Wahlzeit nochmal verlängert. Also ja, ist ein Problem und muss man sich auf einer anderen Ebene wie jetzt auf der Ebene des Wahlprotokolls mit beschäftigen. Wie gesagt, bei vielen Wahlen nicht ganz so kritisch, weil die eben einen langen Zeitraum haben. Also so ein DDoS-Angriff, den könnte man doch im Prinzip auch, wenn wir jetzt mal das ganze Pandemie-Thema hinter uns haben, auch abwehren, indem ich Wahlcomputer aufstelle, auf denen genau das Gleiche passiert. Also da gehe ich ins Wahllokal und mache keine Kreuze mehr, sondern mache das elektronisch. Was ist denn davon zu halten? Also ich glaube ehrlich gesagt, ich meine, Amerika macht das ja noch hier und da, dass man Wahlcomputer aufstellt, aber ich glaube, dass es in Europa kein wirkliches Thema ist, weil wenn ich ins Wahllokal gehe, dann kann ich da halt meine Stimme auch abgeben auf Papier und der Vorteil, klar, hier bei diesen komplizierten Kommunalwahlen in Hessen und Baden-Württemberg mag das einen Vorteil haben bei der Auszählung, aber also nee, sehe ich überhaupt nicht, dass jemand noch Geld ausgibt für diese Wahlcomputer. Ja, es würde ja auch einfacher werden eigentlich mit Wahlcomputern, weil es würde ein normaler Computer reichen, genauso wie zu Hause. Ich habe meine Verifikationsmittel dabei. Wie meinst du, ich nehme meinen Rechner mit ins Wahllokal und gib da... Nee, aber da kann die Gemeinde zum Beispiel stellt dann halt ein paar Laptops hin in meine Wahlkabine und dann mache ich das in der Wahlkabine am Laptop und ich spare mir hinterher das ganze Auszählen. Ja, ich meine, also der Vorteil von Verifizierbarkeit ist ja, ich stelle es fest, aber eigentlich will man es ja gar nicht haben. Das heißt, wenn ich da Computer hinstelle und jemand mit seinem USB-Stick vorbeikommt, das, wie war das beim Chaos Computer Club, der nachher Schach spielen kann und keine Stimmen mehr entgegennimmt, dann will ich das einfach nicht haben während der Wahl. Und selbst wenn ich es feststelle und deswegen wird da keiner normale Computer hinstellen. Ja, ich wollte jetzt bloß ein bisschen provozieren, Advocatus Diaboli, ich sehe das schon natürlich auch so. Wenn wir Online-Wahlen durchführen und wir uns für Systeme entscheiden, gibt es eine sinnvolle Stelle, die solche Systeme auch verifiziert, die auch einen Stempel draufsetzt und sagt, die kannst du nehmen? Genau, im Moment halt nicht so richtig, weil die ursprüngliche Idee war ja mal, deswegen dieses Schutzprofil vom BSI zu haben und dann könnte man zum BSI gehen und sich einen Stempel geben lassen. Das Problem ist ein bisschen im Moment, wie gesagt, das Schutzprofil, was wir haben, ist veraltet. Das wird vom BSI nicht mehr eingesetzt und sollte aus meiner Sicht auch nicht mehr eingesetzt werden. Und wir bräuchten eigentlich ein neues und da hat, glaube ich, ist, ohne dem BSI jetzt zu nahe treten zu wollen, das BSI auch von der Pandemie etwas überrannt worden, weil vor der Pandemie hat in Deutschland ja keiner von Online-Wahlen geredet. Das heißt, es gab jetzt auch nicht so die Notwendigkeit, ein neues Schutzprofil rauszubringen, wenn es eigentlich keinen Bedarf gibt. Und jetzt sind das ja alles Prozesse, die dauern. Das heißt, die Pandemie kam einfach offensichtlich schnell und zu früh, genau, so gesehen zu früh und das heißt, im Moment hat das BSI aus meinem Verständnis raus gar nicht so viel Werkzeuge an der Hand, um zertifizieren zu lassen. ja, also von daher, was das Produkt angeht, ist Deutschland da gerade einfach schlecht aufgestellt. Und meine große Hoffnung ist, dass da in naher Zukunft was passiert, damit für alle die Entscheidungen treffen, für alle die Entscheidungen treffen müssen, dass da eben mehr Sicherheit kommt im doppelten Sinne. Also einerseits wirkliche Sicherheit, aber andererseits auch für die Entscheider eine größere Sicherheit, dass sie die richtige Entscheidung treffen, weil das BSI Werkzeuge in der Hand hat, um Systeme nach dem Stand der Technik und nicht nach einer veralteten, nach einem veralteten Anforderungskatalog zu prüfen. Stand der Technik ist ja auch so ein Zauberwort, was uns ja an vielen Stellen zurzeit beschäftigt. Wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen, aber wäre es nicht eine Aufgabe für die Wissenschaft, europäische Wissenschaft, so ein Schutzprofil aufzusetzen und dann gar nicht vielleicht mit dem BSI, sondern dann, weiß nicht, INISA oder so, so ein Schutzprofil zu entwickeln? Genau, also die Anforderungskataloge gibt es, hat der Europarat vor ein paar Jahren zusammen mit den Wissenschaftlern entwickelt. Das in Anführungszeichen, weil es ja darum geht, irgendwie Stempel zu bekommen. Der Europarat sagt halt in seinen Recommendations, welche Anforderungen so ein System erfüllen muss. Aber er hat ja kein Gremium oder so, was jetzt danach prüft. Und das heißt, man kann im Moment keinen formalen Stempel bekommen, dass man konform zu den Anforderungen des Europarats ist. Aber ja, die Europaratsempfehlungen gibt es und ich würde auch jedem empfehlen, da einen Blick reinzuwerfen, weil, wie gesagt, das ist gemeinsam mit der Wissenschaft entstanden, welche Anforderungen so ein System denn erfüllen soll. Und gibt es Systeme aktuell auf dem Markt in Europa, die diese Anforderungen erfüllen? Was heißt auf dem Markt? Also wie gesagt, das, in Estland wird ja ein System eingesetzt und ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen hinterfragt, inwieweit da eine Firma dahinter steckt. Ich glaube aber, da steckt eine Firma dahinter. Auch in der Schweiz ist, glaube ich, eine Firma dahinter. Also es gibt Firmen, die das anbieten. Ich befürchte, dass im Moment in Deutschland halt die Situation ist, dass der Markt nicht danach fragt. Also da ist halt irgendwie, jeder setzt dieses Blackbox-System ein, weil der Nachbar hat es ja auch eingesetzt und dann wird das schon in Ordnung sein. In dem Moment, in dem die Wahlausrichter die Wichtigkeit der Verifizierbarkeit erkannt haben und danach fragen, werden auch die mit ihren Blackbox-Systemen umsteigen. Im Moment muss ja keiner umsteigen, weil der Markt in Deutschland fordert es leider nicht. Und ich glaube, dass ganz ehrlich, dass die Transparenz zu diesen Blackbox-Systemen, also im übertragenen Sinne, niemand weiß so richtig Bescheid, was da eigentlich für ein Humbug passieren kann. Dass es gar nicht da ist. Und deswegen, ich finde es toll, mit welcher Begeisterung du über dieses Thema redest. Du hast dich eben entschuldigt, dass du so viel redest, aber ich habe selten jemanden erlebt, der so begeistert über dieses Thema und über Kryptografie redet. Vielleicht müssen wir zu dem Podcast nächstes Mal noch so ein Whiteboard mit ins Netz stellen, damit du ein bisschen rummalen kannst. Das wäre, glaube ich, noch hilfreich. Aber ich glaube, dass allein dieses Interview dazu beiträgt, dass die Leute sich über diese Systeme anders informieren und dann vielleicht auch nicht mehr nur diese deutschen Blackboxen nutzen, sondern vielleicht die Systeme aus, wenn die nicht so kompliziert sind, wenn die vielleicht auch usability-mäßig handhabbar sind, aber dass diese Systeme am Markt vorhanden sind, das wusste ich so gar nicht. Und ich glaube, also bevor das irgendwie bevor das jemand falsch versteht. Also der Punkt ist halt wirklich, die sind schon benutzbar im Sinne von, kann ich damit meine Stimme abgeben und kann ich verifizieren? Komplexität ist halt das, was dahinter passiert und das Problem ist halt, das kann nicht jeder verstehen, sondern ich brauche halt da Kryptografen, die mir helfen, zu entscheiden, ob das jetzt okay ist oder nicht und mir halt ein entsprechendes Tool an die Hand geben. Aber das ist keine Frage der Benutzbarkeit, sondern es ist, also sagen wir, man muss unterscheiden, können die Wähler es? Ja, sie können es, weil sonst könnte die Schweiz und Estland ja auch nicht wählen. Und die andere Frage ist, versteht man es, aber ich meine, wenn man halt ehrlich ist, ich meine, natürlich ist bei Wahlen vielleicht eine andere Anforderung, dass man es versteht, aber auch, keine Ahnung, beim Online-Banking ist ja so, ich kann es machen, aber wieso ich jetzt so einen TAN zugeschickt kriege, verstehe ich ja eigentlich auch nicht. Wie gesagt, klar, ich kann verstehen, dass man es gerne möchte verstehen, aber wenn man ehrlich ist, versteht man auch das Blackbox-System nicht, aber man hat zusätzlich auch noch das Risiko, dass man Manipulationen nicht entdecken kann. Sorry, das ist ins Wort fallen. Genau. Nee, alles gut. Da kam wieder die Begeisterung. Schön, schön, so jemanden sprechen zu hören. Thorsten. Der Bogenschützenverein. Der Bogenschützenverein, der wählt dieses Jahr nicht. So, ich fasse einfach mal kurz zusammen. Wir haben uns jetzt fast eine Stunde über Online-Wahlen unterhalten, haben sehr, sehr viel gelernt über Beweisbarkeit, über Nachvollziehbarkeit von Stimmabgaben. Ich fand es einen sehr interessanten Austausch mit dir, Melanie. Vielen Dank, dass du da warst. Dirk, von dir auch vielen Dank, dass du mich mal wieder begleitet hast hier im Podcast. Und an euch Hörer da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns doch einfach, kommentieren könnt ihr bei uns auch und wenn ihr Fragen an uns habt, stellt sie uns einfach. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.